wie dumm kann man sein? Wie asozial kann man sein? Und wie respektlos kann man sein? Mama, ich hab das dazu tun, wie Kind raus, wer du bist. Das kostet mich auch noch eine Zeile. Dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Alvira, over. So geworden, deswegen sind wir jetzt hier rübergegangen nacheinander auf das TS, wo der Mist erzählt wird. Allein sieh doch mal, dass es einen Channel gibt, lass uns über Ivy lästern. Und ich habe dir vorhin nicht umsonst geschrieben gehabt im Spiel. Also, hier ist keiner gezwungen worden, hierher zu kommen. Wir sind alle freiwillig hier, ne? Das kannst du es weisen? Also schon mal vor, ich habe keinen Bock, dass hier gleich irgendwer irgendwas aufnimmt oder so, ne? Und das dann immer bei YouTube reingestellt wird. Sag ich schon mal vorab. Gut, kann er machen. Nein, ich meine, das passiert mich hier öfters, dass die Kacke aufgenommen wird und dann wird das immer bei YouTube reingestellt. Also da habe ich keinen Bock drauf. Hier, sag ich schon mal vorab. You didn't see anything. So, ich habe dich vorhin, wie gesagt, nicht umsonst angeschrieben gehabt. Und es hat sich jetzt danach herausgestellt, dass behauptet wurde von uns, von extrem vielen Leuten, sie wollen gehen, obwohl das überhaupt gar nicht der Fall ist. Es ist behauptet worden, es wäre extrem viel Scheiße erzählt worden, wo genügend Beweise vorliegen, dass das nicht der Fall ist. Aber ein Gontas ist sehr, sehr jung und ein Gontas kann man sehr gut Flöhe ins Ohr setzen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen, wenn irgendjemand, mit dem man sich verstanden gegangen ist und der dann hinterher Stress gemacht hat, dann war Gontas immer in der Zwickmühle. Und so ist es eben hier auch wieder passiert. Und das wusste ein Baravgorn, das wusste ein Todesüberbringer, und das wusste eine Gilan, das weiß auch ein Dexus. Und deswegen ist man auf ihn losgegangen, um ihn rüberzuholen. Weil man wusste, wenn er geht, dann gibt es auf jeden Fall richtig Stress drüben bei TND. Und wenn man dann auch erzählen, dass noch ein paar Leute, die schon lange da sind, dann gehen würden, dann gibt es noch viel, viel mehr Stress. Wir haben nie gesagt, dass hier, dass einer gehen wird. Ah ja? Du weißt auch genau, dass du ihn beeinflussen kannst. Warum sagt Gott das dann? Chatlog liegt vor. Na und? Warum sagt Gott das? Chatlog schicken. Komm, Gondas ist noch hier, da kannst du ja genau dazugeben. Der muss ja irgendwie entstanden sein und wenn Gondas an seiner Tastatur etwas tippt, dann tippt Gondas das an seiner Tastatur, da kann sich keiner drin einmischen. Und wenn er schreibt, so und so, der und der wollte auch gehen, dann muss er das ja irgendwo herhaben, das saugt er sich ja nicht aus 10 Fingern. Na gut, die Frage ist ganz einfach nur, die ich mir stelle. Das Erste ist, wird, sag ich mal, von vielen Spielen erzählt, dass damals bei euch in der Gilde riesen Dinge vorgefallen sind. Sei es cholerische Anfälle, Beleidigungen und andere Sachen. Und ich meine, gut, wenn das von einem oder zwei Spieler kommen, die Gilde verlassen, kann man sich denken, gut, das macht er eventuell, weil er mit irgendwas nicht zufrieden war. Aber wenn mehrere Spieler, sag ich jetzt mal, auf einer gewissen Art und Weise, die eventuell auch nichts miteinander zu tun haben, die gleiche Sache erzählen, da frage ich mich, da muss doch irgendwo was dran sein, oder nicht? Kann ich dir sagen. Ich habe dir genau erzählt, was mit CCK passiert ist. Ich habe dir auch genau erzählt, was mit Dexus gewesen ist. Und ich habe dir auch erzählt gehabt, was los war, seit ich überhaupt auf Black Hand spiele. Und das ist auch das, was im Handel Channel immer wieder aufgekocht wird. Und wo sich die Leute gerne dranhängen. Und natürlich kann man sagen, ja, Millionen Scheiß aus Fliegen können mich irren, ne? Aber das, wo sie dann gerne dranhängen, ist fucking Scheiße. Tut mir herzlich leid, aber um die ganzen Geschichten geht es auch letzten Endes nicht. Wir haben uns Gildenregeln, an die haben wir uns gehalten. Und wer sich da nicht halten wollte, der muss sich eben gefallen lassen, dass man ihm sagt, so redet nicht. Und wenn er da mehrfach nicht drauf hört, dass es auch mal ungemütlich wird. Das ist normal. Das ist normal. Ja, das ist normal. Darum muss man nicht diskutieren. Alvira, das ist ein Spiel, sag ich jetzt mal. Und sag ich jetzt mal, die einen sind das ist etwas ernster, die anderen etwas nicht so. Und im Endeffekt ist alles visuell, mehr ist das nicht. Und wenn man, sag ich jetzt mal, diese Regeln, dieses Verhalten, in dem Falle, in seinem wahren Leben im Berufsfeld, sag ich jetzt mal, hat, ist das vollkommen akzeptabel, aber nicht beim Spiel. Spielen heißt, man hat sich an unbedingt bindende Regeln auch zu halten. Wir haben bindende Gildenregeln, die von vornherein bekannt sind, die nicht allzu streng sind, die du kennst, und damit ist gut. Und wir müssen uns auch nicht um TND und um das, was TND ausmacht und wie TND aufgebaut ist, unterhalten, sondern müssen uns einzig und allein darüber unterhalten, was mittlerweile Member von dir, ja, Member von dir mittlerweile aus deiner Gilde, auf deinem TS hier für den Stress bauen und für Scheiße erzählen. Und du kommst gerade dazu. Wir wollten das gerade mit den Leuten klären und sind zu denen gegangen, um das endlich mal aufs Butterbrot zu bringen. Alle gut zu, weil gerade ziemlich viele Leute stinksauer sind, was über sie für Mist erzählt wird. Weil eine Diene gerade schon gebrüllt hat. Weil ein Karakara gerade schon gebrüllt hat. Ich verstehe nicht, dass man überhaupt Also das macht nicht gar nicht. Die sind stinksauer geworden. Das ist mir egal. Ich kann auch stinksauer werden und brüll nicht rum. Ich meine, wer brüllt, ist sowieso automatisch Unrecht. Darf ich dir mal eine Frage beantworten? Ja. Wenn man in einer Gilde ist, über einen längeren Zeitraum, und alles, was man in der Gilde macht, ist über, ich sag jetzt mal, grob gesagt, wenn Frauen über zu viel Monate. Reden, einfach Schwanz im Mund. Alles gut, alles schön, man hält sich an Regeln, man hat Spaß mit den Membern, man macht alles mit, man lässt sich alles erklären und. Man verlässt dann eine Gilde und fängt dann an, aufs allerübelste, so schlimm, dass es wirklich gerade eben hier schon Gesetzestexte rauf und runter gibt, so übel, Leute fertig zu machen und so böse über eine Gilde oder auch Gildenmember herzuziehen, dass es schon an Rufmord grenzt. Warum macht man sowas? Warum riecht man monatelang jemanden in den Arsch, wirklich permanent in den Arsch? Und wenn man dann aus der Gilde geht, hat man auf einmal ein großes Maul. Warum macht man das Maul nicht auf, wenn man in der Gilde ist, wenn einem was nicht passt? Wenn die feige sind, die Leute, deswegen. Wenn mir etwas nicht passt, wenn ich bei dir in der Gilde wäre und mir würde etwas nicht passen, dann würde ich zu dir sagen, Buja, pass mal auf, das und das gefällt mir nicht, das passt mir nicht, da müssen wir mal drüber reden. Dann mache ich das aber in dem Moment, wenn ich bei dir in der Gilde bin. Dann gehe ich nicht aus der Gilde und habe dann das große Mundwerk und kotze mich dann über alles aus, es ist alles scheiße, es ist alles kacke, die Leute sind kacke und. Das begreife ich nicht. Dann soll man aus der Gilde gehen und auf gut Deutsch gesagt einfach mal die Fresse halten. Ganz einfach. Das ist doch okay. Brauchst du mich das nicht anfahren? Nein, ich bin doch auch in Wut im Moment. Ja, ist ja gut. Es gibt Anti-Aggressionsbälle, da kann man rumdrücken. Da braucht man nicht so in den Mikro schreien. Jawohl. Ich hab das Mikro gerade am Mund, deswegen ist das so. Nein, genau, ich verstehe das. In den Mund, so, wenn man in den Mund. Sagt den Leuten das Kackmaß ins Gesicht. Und, naja. Aber trotzdem, das Verhalten, sage ich jetzt mal, Leute, sage ich jetzt mal, jeder ist ein Eigengebiet, sage ich jetzt mal so. Und jeder muss sich dafür rechtfertigen, was er getan hat, richtig. Aber jetzt muss man da jetzt hier so einen riesen Aufruhr betreiben. Ja, den Aufruhr haben wir aber nicht begonnen, lieber Kuja. Aber wieso möchtest du mit, was weiß ich, wenn ich hier zähle, was weiß ich, du mit, sag mal, 4, 5 Leuten, warum musst du auf einmal hinkommen? Kannst du das nicht alleine? Ich meine, wo ist das Problem? Ich hab ganz einfach, Kuja. Ich hab den Chef geschrieben, regel das doch mit den Leuten alleine. Richtig, Kuja, deswegen sind wir alle hier, weil Kuja. Wir alle angegriffen worden sind. Richtig, jeder ist ja einzeln angegriffen worden. Betagaks Name ist gefallen, Karankaras Name ist gefallen, Dines Name ist gefallen. Gontas ist rübergeholt worden, ist der Name gefallen. Zofa ist der Freund von, also Real-Life-Kumpel von Betagax. Deswegen ist er mit rübergekommen. Volgas Name ist gefallen, deswegen ist er rübergekommen. Gördi ist schon ganz alleine hier rübergegangen, weil er nämlich unbedingt hier rübergehen wollte, um da mal was abzuklären, weil er nämlich alles mitbekommen hat. Mann, sing dir dein Lied mit dem Toastbrot aus der Bäckerei, Mann. Passiert ist. Ich habe mir, als mir diese Adresse von diesem TS gegeben wurde, habe ich gesagt, ich gehe jetzt da rüber, weil ich will das klären. Und alle anderen haben gesagt, wir auch. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle mitgehen, sondern sie wollten allesamt was dazu sagen. Bruder, das sind aber deine Member, ne? Halt dich mal ein bisschen an der Leine, würde ich sagen. Wieso? So ein Scheiß erzählen. Weil das voll auf den Piss. Ja gut, ich bin ja kein Rudelführer und ich weiß nicht, wenn das bei euch so ist, dass man quasi euch irgendwie sagt, ihr habt das und das zu tun. Gut, das nein, ist nein, eure nein. Sache. Du meinst nicht das. Nur, du musst auch mal irgendwo gucken, dass die Leute keine Scheiße erzählen. Ja? Wurden ja alle angegriffen. Und sowas ist nicht richtig, oder findest du das okay? Nein, aber ich kriege ja, auch nicht mal alles mit. Aber soll ich jetzt jedes Mal hinterher spielen und hinterher fragen, hört bitte auf, lasst es bitte sein, etc. Ich meine, ich denke mal, die meisten sind ja alle so im Schnitt zwischen 16 und älter. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und in diesem Altersbereich sollte man in der Lage sein, die Dinge, die passieren, sage ich jetzt mal, selber zu klären. Und man sollte sich dementsprechend auch selber einen Riemen reißen und selber Benehmen haben. Wenn das nicht da ist, sorry. Ich bin ja kein Großvater, der hier über jeden die Hand hält. Nein, aber stell dir mal vor, wir machen das mit deiner Gilde. Leidigen euch aufs Übelste, ja, und die ganze Scheiße. Wir drehen uns mal um. Dann würdest du auch so reagieren, oder nicht? Nein, ich würde dann dich anschreiben, du hast mal was fragen, was soll der Kack? Ich würde jetzt nicht kommen mit 30 Leuten und dann, Albira, gib mir mal deine TS-Karte und wir stürmen jetzt mal und dann hier zu uns. 30 Leute. Nein, das war nur ein Beispiel. Ich würde mich fragen, was ist los? Was soll der Kack? Dann würde ich mich mit dir kurz zusammensetzen. Wo ist das Problem? Wieso machst du das und gut ist? Dann ist die Sache, denke ich mal, innerhalb von 5 bis 10 Minuten aus der Welt. Richtig. Gut, das haben wir probiert. Genau, deswegen sind wir hier. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, eben. Aber genau deswegen sind wir hier. Aber wir haben immer noch keine Antworten. Denn, lieber Kuja. Mit dem Scheiß, ja? Denn, lieber Kuja. Und das wirst du hier auf dem ganzen Server mitkriegen. Und das ist ganz egal, um welche Gilde es da geht. Wenn Leute aus einer Gilde Mist bauen, den Mund aufmachen, Scheiße bauen, dann wird dort auch immer ein Offizier oder ein Gildenmeister angeschrieben und gesagt, hör mal, deine Member bauen da gerade Scheiße. Dann werde ich angeschrieben, wenn es um meine Leute geht. Und dann werden andere Gilden angeschrieben, wenn es um deren Member geht. Und das ist auch ganz normal, weil man nämlich als Gildenmeister schon dafür verantwortlich ist, was Leute aus seiner Gilde tun. Ganz genau. Und daran wirst du dich auch halten müssen. Auch ein Chef ist dafür verantwortlich, um das mal dahin zu ziehen, von mir aus ein bisschen professioneller, was seine Mitarbeiter tun. Auch in einem Sportverein ist der Trainer dafür verantwortlich, letzten Endes und letzter Instanz erstmal, was seine Spieler gemacht haben, zumindest auf Vereinsebene bzw. Spielebene. Ja, was jetzt? Das war der Beitrag vom kranken Alvira. Ja. Und was mir gerade nur einfach verstärkt auffällt, ist, dass die Leute, die ganze Zeit, sprich Florian und hier unser Hese, die ganze Zeit über den Allgemeinchat zugebombt haben, die Leute angegriffen haben und beleidigt haben und ich weiß nicht was alles und jetzt die Schnauze nicht aufkriegen. Kommt gar nichts von denen. Genau das, was wir früher in der Gilde hatten. Die haben grundsätzlich jetzt Maul nicht aufbekommen, aber wehe, man hat denen den Rücken gekehrt, dann waren sie ganz groß und hatten Mutwasser getrunken. Jetzt sind alle hier, jetzt könnten sie jedem das sagen, was sie wollen und jetzt kriegen sie die Schnauze nicht auf. Ja, aber die sind immer so. All die Leute, die sie angegriffen haben, sind jetzt hier. All diesen Leuten, die sie angegriffen haben und über die sie Mist erzählt haben, könnten sie gerade sagen, das haben wir erzählt. Aber hier kriegen sie den Mund nicht auf. Nein, sogar zwei Leute davon sind, als wir gekommen sind, direkt vom TS gegangen, weil sie sich nicht hinsetzen und nicht dafür gerade stehen wollen, was sie gerade für Mist bauen. Und das ist nichts anderes als ein Eingeständnis dafür, dass sie gelogen haben, dass sie Scheiße gebaut haben, weil sie sich nämlich nicht hinstellen können, um zu sagen, hier, ich habe Scheiße gebaut. Oder, wenn das nämlich der Wahrheit entsprechen würde, würden sie sich nämlich hinsetzen können und sagen, das ist aber passiert. Und dann würde ich sagen, nein, das ist aber so passiert, aber wenn du meinst, dass das so ist, beweis es. Dann würden sie sich hinstellen und es beweisen können. Und wenn sie es nicht können, würde ich mich hinstellen können und beweisen können, dass es nicht so war. Wobei man natürlich nicht einen Furz, der nicht passiert ist, beweisen kann. Sondern immer nur beweisen kann, dass jemand gefurzt hat. Aber nicht umgekehrt. Dementsprechend, dem geht man aus dem Weg. Die Leute, die dem aus dem Weg gehen. Tut mir leid, das stellt sich für alle gleichzeitig raus. Das sind die Leute, die gerade die Scheiße bauen. Das sind die Leute, die lügen. Wir sind hier hingekommen. Wir wollten reden. Flo ist deswegen hier drüben hingegangen, um die Sachen zu klären. Ja, und warum klärt das dann jetzt nicht? Weil die zwei nicht reden. Die Leute, die und weil eine Paare ja den Teamspeak-Server direkt verlassen hat. Weil die Leute sich dem ja nicht stellen. Weil sie nämlich genau wissen, dass sie Scheiße gebaut haben. Also genau nicht sich da hinstellen können, um sagen zu können, wir haben Scheiße gebaut, weil das nämlich unterm Strich dann rauskäme. Dass ich über dich rede und dass ich aber die Bedeutung unsere Zeit glaube. Und das ist ein Versprechen. Hm? Ob ich dann eine Anzeige kriege oder nicht? Nein. Was war? Nein. Wir verbrauchen einfach nur seine Zeit, sagte er. Und genau, dann ist es. Ja gut, wenn wir doch deine Zeit vergolden, ich meine, ist hingekommen, weil ich mitbekommen habe, dass ihr da seid. Ne? Mehr nicht. Und deswegen wollte ich wissen, was hier los ist. Nein, das hat dich nicht angesprochen. Wir sind genau deswegen einfach nur da, Kuya. Wir sind einfach nur hierher gekommen, weil die Leute eben, sprich Florian und Hese, eben im Allgemein-Channel uns alle nacheinander übelst beleidigt haben, persönlich angegriffen haben. Warte mal. Wir wollten das persönlich klären und jetzt kriegen sie den Mund nicht auf. Dine, jetzt hören wir mal zu. Ich habe nie über dich was geschrieben. Ich habe nie was über Karankara geschrieben. Ich habe nie über Betagax geschrieben. Ich habe sogar geschrieben, dass die Leute da in Ordnung sind, okay? Es geht mir nur darum, dass ich Albi nicht leiden kann. Sonst nix. Ich habe nie was über dich geschrieben. Warum hast du ihm das denn nie selber persönlich mal gesagt, Bri? Warum sagst du ihm das nicht persönlich? Pass auf, weil ich schon lang genug in die Gilde da bin, dass ich weiß, dass jeder, der da etwas ändern will, dass der rausgeflogen ist. Das ich bin so. Auch noch da. Ich bin auch noch nicht raus. So, Frag dich nur, wie lange. Ja, ich bin mittlerweile über ein Jahr da. Ich sag Alvira immer meine Meinung, mein ganzes Leben lang. Und wenn es mal irgendjemanden gibt, der es schafft, mich zu manipulieren, dann kriegt er von mir eine Auszeichnung. Das schafft im Real Life keiner und im Spiel schon mal überhaupt nicht. Ich kann dir auch dazu sagen, ja, warum das so ist, warum manche Leute geflogen sind. Wenn Leute ganz aggressiv ankommen und sagen, du da oben bist ein Arschloch, du da oben, du bist alle schuld, ja, anstatt zu sagen, da haben sich Leute an irgendetwas nicht gehalten. Und wenn sie meinen, man dürfte so nicht handeln, wie ich dann irgendwann gehandelt habe, obwohl ich immer gefragt habe, was haltet ihr denn davon? Dann nicht, noch nicht mal entweder den Mund aufgekriegt haben oder wenn sie den Mund aufgekriegt haben, mal einen Gegenvorschlag gemacht haben, weil man kann immer sagen, das ist scheiße. Wie wäre es denn? Ich finde das scheiße, weil man könnte es doch so und so probieren und dann hätte man darüber reden können, was daran wieder positiv und was daran negativ wäre und was daraus erwachsen könnte. Wie oft habe ich einen Barafgor gefragt, wie sieht's denn aus? Was ist denn los? Wie findest du das? Kein Ton. Eigentlich immer nur, ja, wie hast du recht, so geht das nicht und so weiter. Das waren die Worte, die immer von dort gekommen sind. Immer. Das meinte ich gerade eben mit permanent in den Arsch kriegen. Ja, Sarah, du Mäuser, was anderes ist das für mich nicht. Tut mir leid. Peter, man hört dich nicht mehr. Hä? Was los? Ja, jetzt hört man dich wieder. Ich muss schreien bei dem scheiß Mikro. Mach mal. Hä? Was soll ich machen? Ich habe nur gesehen, dass du was sagen wolltest. Ich habe gedacht, du redest gerade. Kann doch einfach nicht sein, dass man in seinem Feier... Das, was ihr gerade damit schafft, ist, dass Arvis gerade zum dritten Mal kotzen gegangen ist. Ja, ist auch so ein Punkt. Wer ist kotzen gegangen und was, wo? Wir haben einige sehr kranke Member, nicht kranke Member bei uns in der Gilde, ja. Die wirklich jetzt nicht blödsinnig geredet vom Kopf krank sind, sondern die wirklich körperlich krank sind. Die gewissen Belastungen einfach nicht standhalten, weil sie es körperlich einfach nicht können. So, und die kriegen dann so, Entschuldigung bitte, so eine Scheiße hier aufs Brötchen geschmiert. Das regt diese Leute so auf, dass dadurch denen ihre Krankheit einfach wieder durchkommt und die sich jetzt rächt. Wir haben drüben mehrere Leute, die psychisch auch ein bisschen depressiv sind. Mhm. Und zwar genau drei. Zwei davon betrifft das gerade etwas extremer. Und es gibt eine Person, von denen auch Barafko und Todesüberblick eigentlich hätten mitbekommen müssen, dass es ihr wirklich ganz extrem scheiße geht, dieser Person. Und diese Person hat eben dadurch, dass es Stress gegeben hat und dass gerade arbeitstechnisch etwas auch zurückgeschraubt wurde und WoW dafür benutzt wurde, um sich ein bisschen zu erholen, diesen Stress abbekommen und hat sich sehr viele Sorgen gemacht. Diese Sorgen haben dazu geführt, dass man nicht mehr pennen konnte und dass man andauernd kotzen gegangen ist. Und das hatte sich jetzt, nachdem der Stress am Sonntag eigentlich durch war, Montag, Dienstag, Mittwoch einigermaßen nichts mehr kam, ja, hatte sich verbessert. Jetzt gerade ist dieser Stress wieder passiert. Jetzt ist diese Person wieder dreimal kotzen gegangen. So kotzen gegangen, ja, dass ich sagen kann, es ist sogar lebensgefährlich, weil diese Person auch Medikamente nimmt, die dadurch immer wieder rauskommen. So lebensgefährlich geworden, weil die Medikamente dann nicht im Körper vorhanden sind, dass wir uns jetzt darum auch noch kümmern dürfen. Warum? Weil ein Barafgor und weil ein Todesüberbrie und weil ein Dexus und weil eine Gelan den Mund so aufmachen. Dann frage ich euch, warum, wenn ihr doch wisst, dass die Leute krank sind, warum zieht ihr die dann damit rein? Wir haben diese Person nicht mit reingezogen. Wir haben nicht gesagt, hallo Person X, das und das ist passiert. Diese Personen kommen online und lesen den Allgemeinchat. Und lesen den Chat oder lesen, was Barafgor sagt. Oder werden von Barafgor und Todesüberbrie sogar angesprochen und werden von denen mit reingezogen, nicht von uns. Ich habe niemanden angesprochen. Jetzt reicht's aber, ehrlich. Wird behauptet, ich hätte jeden hier in den Dreck gezogen aus der Gilde. Du hast es doch nicht alle. Dann hättest du vorhin mal den Handelschat lesen sollen. Okay? Du verdrehst alles, du lügst jeden an, sogar deiner Member, ey. Leck mich doch am Arsch. Ja, siehst du? Wer brüllt, ist doch sowieso im Unrecht. Sagte Kuja doch. Bitteschön, haben wir einen Beweis. Dankeschön. Ehrlich, du hast dich noch nicht selber brüllen hören, oder was? Ich habe dem Kuja das, glaube ich, vorgemacht, wie es wäre, wenn ich brüllen täte. Habe ich doch, oder? Es geht sich aber auch um Aussagen, die von euch beiden im Allgemeinchat getroffen wurden eben, richtig, die ich eben gelesen habe, zum Thema Alvira handelt wie damals bei der Stasi und weiß es nicht was alles. Ist es ja auch so. Ja, die Tickets dafür sind raus und ich erwarte euch, das gibt ein Firmband, glaubt es mir. Solche Ach, das ist Aussagen, mir scheißegal. Käse, weißt du? Solche Aussagen habt ihr überhaupt nicht zu treffen. In der Zeit, als das früher passiert ist, war an euch noch ja kein Denken. Da wart ihr irgendwo noch in der Stratosphäre flüssig. Und es gibt keinen Mensch der Welt, euch das Recht, solche Aussagen zu geben. Wir sind wesentlich älter wie ihr und tätigen solche Aussagen niemals. Unsere Eltern könnten sich darüber unterhalten, weil die es miterlebt haben. Das sind Sachen, die sagt man nicht. Aber Dine, das darf die nicht. Hör auf, klar. Das verstehe ich sowieso nicht. Kannst du den Daumen weißt du was? Ich verbiete niemandem mit anderen Kontakt zu haben, die ich nicht mag. Und weißt du was, ich gehe jetzt pennen, die Scheiße ist mir echt so blöd hier. Der Nächste, der wegrennt und nicht diskutieren will, ne? Der Nächste, der sich nicht da hinsetzen will und der Nächste, der weiß, dass schon Tickets geschrieben wurden. Käse, die Tickets sind mir scheißegal. Ja, die sind scheißegal. Du hast dich hingestellt und hast die Scheiße geschrieben. Weil du die Scheiße geschrieben hast, sind Leute jetzt so drauf. Wie ist die Gesundheit von Leuten, von denen du das wusstest? Scheißegal, ne? Du meinst, du kannst Leuten einfach nur in den Hintern treten. Du meinst, du kannst dir alles erlauben auf der Welt. Du meinst, auch wenn man dich fragt, was du von denen hältst, musst du den Mund nicht aufmachen. Du musst aber bei uns in Teamspeak den Mund riesig aufmachen, in dem Moment, wo irgendjemand Scheiße gegen TND schreibt und da dich riesig aufblähen. Zusammen mit dem Barafgor, ihr beide müsst da richtig schön Stress machen und sagen, wie kann man nur, wenn Albi sich da sogar mal hinsetzt und sagt, ey, kommt doch mal runter, lasst euch doch davon nicht fertig machen, nehmt die Leute doch einfach auf Igno. Ich habe auch nicht gesagt, hab keinen Kontakt mehr zu Leuten. Ich habe nur gesagt, die kommen nicht mehr zu uns aufs TS und ich will die hier bei uns in der Gilde nicht mehr sehen. Das ist mein gutes Recht. Alles andere hast, kann ich. Nein. Du hast ich habe gesagt, die sind Blacklist. Leck mich richtig. Doch. Leck mich einfach am Arsch, ey. Du verdrehst alles. Du lügst deine eigenen Leute an. Käse, dann beweise, dass ich das gesagt habe. Aber das kannst du nicht. Brauchst gar nicht weit reden. Klassischer Fall von Rüben. Der ist schon raus. Pack auf, mach Cut. Das Ende. Kuya, wenn du für deine Member definitiv überhaupt keine Konsequenzen einleiten willst. Wenn du nicht dafür gerade stehst, dass Leute, die bei euch sind, wie ein CCK, meinen, dass man Banditos einmal auf den Hals hetzen müsste. Chatblocks sind vorhanden, GMs wissen Bescheid. Anzeige ist getan. Ja? Mira, genau diese gleichen Unterstellungen, die du es gerade sagst. Das sind keine Unterstellungen, die ich von Membern gehört, dass du wohl dahin gegangen bist, weil die wohl nicht zu traden da sind, hast gesagt, ich komm außen vor die Fresse, weil die sich angemeldet haben. Die können es nicht beweisen. Ich kann es mit Hilfe von Blizzard beweisen, was da passiert ist. Weil die Leute nicht diese Chatblock-Dinge haben, so wie du. Das ist aber nicht, ja, sicher. Eben. Du sagst, weil die keinen Beweis haben, gibt es aber trotzdem einen. Das ist aber falsch. Wenn man etwas beweisen möchte, ich kann es ja beweisen. Ich kann meine Dinge definitiv beweisen. Du kannst alles beweisen, weil Blizzard alle Chatblocks über Jahre speichert. Das ist überhaupt gar kein Problem, noch zu beweisen. Dir die Auszüge von Blizzard zu holen, ist Kinderspiel. Einfach eine nette E-Mail geschrieben, kriegst du alle Auszüge, die du haben willst. Und da steht alles genau klein detailliert drin. Das sind Diskussionsthemen, die brauchen wir überhaupt nicht zu führen. Mir geht es jetzt gerade als Member prinzipiell einfach nur darum, ich möchte mir jetzt verbieten, dass 2, 3, 4 Leute, die bei dir in der Gilde sind, weiter meinen Member, meinen Charnamen oder mich persönlich in den Dreck ziehen. Und ich genau. Das möchte ich mir einfach nur verbieten, weil ansonsten werde ich weiter meine Sachen zum Anwalt geben und dann wird das eine Anzeige hageln. Ganz einfach. Das da brauche ich keinen Blizzard zu sagen. Soll das jetzt eine Drohung mir gegenüber sein? Nein, das ist keine Drohung. Dir gegenüber, der Florian ist auch noch im CS und der hört das sehr wohl. Und ich hoffe, dass er das gespeichert hat. Also ich sage generell bei meinen Leuten, auch wenn die Gille wissen, dass ich ihnen keine irgendwie Listerei etc. im Chat lesen möchte. Was die Leute privat verwissbar machen oder so, auf welchem Handelschen was lese oder so, da sage ich denen schon was. Keine Sorge. Nur ich stecke nicht immer bei den Köpfen drin. Nee, und von wenn sie halt irgendwas machen. Ich rede jetzt wirklich von dem, was in Allgemeinchat beziehungsweise gerade eben im Handelschat geschrieben wurde. Davon rede ich. Weil das ist Rufmord. Das ist schlicht und ergreifend Rufmord. Ich war im Feuerlandwirt und habe es nicht mitbekommen. Hier auf diesem Server gibt es keinen so einen SNG-Channel, wo halt alles darüber läuft, wie auf dem Zirkel oder so. Ja, aber das ist nicht so wie man auf dem Zirkel des Szenarios. Da ist ein SNG-Channel und da ist so wie ein Handelschild, da läuft alles. Da suche Gruppe etc. Da siehst du davon überall aus. Ja, okay, kann ich ja nachvollziehen. Ich habe es nicht mitbekommen. Das war ja auch jetzt gerade nur für dich die Information, wenn du das bitte siehst, dass du das zu unterbinden hast, sonst werde ich das unterbinden. Und das also, ich habe nicht mitbekommen, dass im Handelschild irgendwie auf einer Liste, dass von meinen Leuten irgendwas getätigt worden ist. Wenn das gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, hört auf zu provozieren. Ich meine, es dient doch sowieso nichts und da sind wir auch keinen Tag besser. Habe ich ja gespeichert, das ist mir ja jetzt gesehen. Und wie gesagt, hätte ich das mitbekommen, hätte ich was dazu gesagt. Aber so habe ich leider nicht. Und ich habe gesagt, nur die Info halt, dass ihr hier seid, dass ihr was besprochen wird. Ich wollte mich im Klaren stellen, was hier los ist und mich mal darüber informieren. Ja, und hast dann direkt einen Vorwurf gemacht, dass wir mit allen Leuten, die gerade damit zu tun hatten, die gerade namentlich auch im Handelschat angegangen worden sind, ja, dass die sich an die hinbewegt haben, um das zu klären, um sich anzuhören, was das soll. Ich glaube, das kann man dir sehr gut nachvollziehen. Na gut, das und war du wirst auch etwas Menschenkenntnis haben, Kuja. Und ja, genau diese Leute, ja, die diesen Mist verapft haben, dann plötzlich einer nach dem anderen, einfach einer nach dem anderen, noch offline gehen, beziehungsweise nur sagen, ja, ich verdrehe ja sowieso Sachen. Sie selber überhaupt nichts klarstellen können. Unsere Leute es aber klarstellen können, ob ich das bin oder andere. Ja, weil sie es eben gespeichert haben, weil sie Screenshots gemacht haben, weil sie nämlich sich so wehren müssen, weil man ja immer nur sonst auf das hört, was ja gesagt wird und nicht auf das, was wirklich passiert ist. Wenn du das dann verurteilst, dann weiß ich nicht, was man sonst machen soll. Ne, Vorurteil habe ich ja gar nicht gesagt, dass das Vorurteil, oder? Habe ich irgendwie gesagt, dass das ein Vorurteil ist? Nein, das kam in der Satzbildung eben aber so rüber. Ne, ich habe ja nur gesagt, dass Alvira halt die, sag ich jetzt mal, die Möglichkeiten hat, oder Add-ons etc. pp. Chatlogs zu speichern. Gut. Aber sag ich jetzt mal, die Spieler, wo bei denen eventuell was anderes passiert ist, hatten das nicht gehabt oder sind nicht so im Bilde über das Spiel und über die Möglichkeiten, was man über Wizard haben kann, dass man sich die Chatlogs, sag ich jetzt mal, schicken lassen kann und haben somit keine Beweise, sag ich jetzt mal, um das niederzulegen. Weißt du, was ich nur mache, Kuja? Ich mache das nicht aus Spaß, das Mitbloggen und in irgendwelchen Datenbühlen, sondern ich mache das deswegen, weil das sonst immer heißt, Aussage gegen Aussage, ach, da sagen fünf Leute das und dann nur zwei Leute das, also müssen die fünf Leute recht haben. Weil das immer so läuft. Nur in dem Moment, wo du sagen kannst, da ist ein Chatblock, damit kannst du dich wehren. Ich habe das nur gemacht, damit ich den Leuten zeigen kann, hier, ihr könnt euch nur so gerne aufbauschen. Das ist passiert. Das ist dort passiert. Das ist nicht widerlegbar. Das ist passiert. Und wenn sie es dann selber nicht machen und selber keine Chatlogs haben, obwohl im Übrigen ein Aravgor ein WoW Instant Messenger hat, mal als Beispiel, weil alle unsere Offiziere das nämlich hatten, ja, dann zeigt das nur davon, dass sie nichts haben, weil sie einfach gar keinen Gegenbeweis hätten, weil es sie nämlich gar nicht gibt. Selbst wenn sie alles mitloggen, können sie nichts beweisen, was nicht passiert ist. Und dadurch das Problem. Deswegen haben sie das nicht. Und dann sagt man, ja, ich habe da so ein Ding nicht. Und dann haben sie einen netten Kuja da oben, der dann sagt, ach ja, der eine hat's mitgelockt, also muss er irgendwie dadurch sich schuldig fühlen. Und auf der anderen Seite, ach ja, die haben ja nichts, weil sie keine Beweise haben, weil man sowas ja auch nicht machen sollte, muss das ja irgendwo Bewandtnis haben. Bewandtnis haben Fakten. Fakten sind Beweise. Hat man keine Beweise, hat man Pech gehabt. Ansonsten gibt's nur einen Indizienbeweis, wenn keiner Beweise hat. Wenn es Beweise gibt, sorry, dann ist das so. Ich weiß schon, warum ich mich immer absichere. Weil man ansonsten ganz viele Dinge in den Mund legen kann. Tja, und nun? Halt deine Member ruhig. Ja, oder einfach, ja, also. Halt einfach deine Member ruhig. Ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Und dann, ja. Dann geht ja das ja schon. Wenn man dann mal vorkommt, kommt dann. Ja, komm halt nochmal. Ich versteh dich gerade ganz schlecht. Was dann? Dann kommen wir nochmal, bis das funktioniert. Weil also was ist das allerletzte? So ein Schein. Dann werde ich jedes Mal sagen. Immer wieder. Und ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Wird doch super, oder? Dann brauchst du dich nicht zu streiten, wir uns nicht zu streiten. Und alles ist toll. Halt du deine Member ruhig, dann müssen wir uns nicht aufregen. Müssen wir kein Gespräch suchen. Machen deine Leute im Handelschat und irgendwo keinen Stress, müssen wir keine Anwälte, Game Master etc. bemühen. Ja, das ist super, dann hat jeder seinen Frieden, ne? Wenn jeder kann nach Feierabend nach Hause kommen, sich hinsetzen, ja, und in Ruhe zocken. Und nicht immer so ein Scheiß, ne? Du hast so eine Kinderscheiße zu unterhalten, da sieht mir so am Piss, Alter. Und ich geh auch jetzt, tschüss. Ja, ich wünsche dir trotz allem einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. Doch, Nathan. Wiedersehen. User disconnected from your channel. So, und jetzt an die Restlichen. Ich werde, sag ich jetzt mal, was dagegen tun. Ich werde was dazu sagen. Was im Hintergrund abläuft, was ich nicht mitbekomme, dafür kann und werde ich keine Verantwortung für tragen. Ganz einfach. Weil ich stehe nie vor irgendwelchen Leuten am PC vorne und gucke genau, was die schreiben. Ich kann nur, sage ich jetzt mal, dafür Verantwortung tragen und werde es auch tun, was ich mitkriege selber. Wenn ich online bin, im Handel stelle, dass das geschrieben wird, dann werde ich was dazu sagen. Alles andere, sage ich jetzt mal, jeder sein Eigenblicken spielt, jeder haftet für seine Dinge selber und muss dem Falle auch, wie du schon gesagt hast, mit den Konsequenzen leben müssen. Und das ist auch im Sportverein so. Wenn ich im Sport bin, ich bin ja selber Trainer, ich mache Kampfsport, und wenn ich mich meinen Mitgliedern gegenüber so verhalte, dass ich einen absichtlich wehtue, und er sich mir gegenüber dann, dass er mir dann rechtfertigt wird und dann Anzeige erstattet, muss ich dafür gerade stehen. Genauso wie die anderen Leute, wenn die was tun. Wenn die kriminell im Sinne von Diebstahl werden oder wenn die, wie heißt, unzuverlässig sind, dass sie dann sagen, du gehst nicht mehr mit auf ein Turnier und uns. Aber jeder muss für seine Taten, die er tut, selber für haften und muss selber für gerade stehen. Und ich denke mal, wenn du, sag ich jetzt mal, eventuell irgendwann mal diese Einstellung aufpflegen würdest, hättest du weniger Stress für dich selber. Weil ich merke selber, du hast viel zu tun, kriege ich immer mit, das sagst du immer auch manchmal. Und aber wenn du dich weniger um Dinge beschäftigst, die dich, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger nicht interessieren müssten, und mehr um die Dinge dich beschäftigst, die dich wirklich interessieren, hättest du weniger Stress hier. Guten Abend. Ich glaube schon, dass diese Dinge einen beschäftigen müssen. Denn wenn sich auch Leute von dir, auch im Namen deiner Gilde, dort hinsetzen und auch wirklich im Namen deiner Gilde versuchen, so an unsere Leute dran zu gehen, dann tut es mir leid, dann bist du dort mit involviert, ob sie das dann per Whisper getan oder was auch immer, es ist dasselbe. Und darüber solltest du auch einmal nachdenken, weil auch du als Trainer, ob das jetzt Kampfsport ist oder was auch immer es wäre, nämlich letzten Endes auch in solchen Dingen deinen Kopf hinhalten müsstest. So ist es nämlich leider. Selbst wenn Dinge erzählt werden, die überhaupt nicht stimmen, und die dann über deine Gilde oder dein Verein gehen. Du bist derjenige, der hinter den Kopf dafür hinhalten muss. Ob das nun ist, was Sponsoren Stress machen oder warum auch immer. Aber du bist derjenige, der hinterher seinen Kopf dafür hinhalten muss. Und so ist das hier leider Gottes genauso. Und man kann es sich nicht so einfach machen zu sagen, nur was man dort irgendwo hinschreiben würde, wäre dann relevant. Sondern es ist tatsächlich alles relevant, was im Spiel von deinen Membern aus deiner Gilde, egal wo, getan wird im Spiel. Denk da mal drüber nach. Ja, ich habe dir gesagt, das, was ich mitkriege, da will ich was zu sagen. Und was ich nicht mitkriege, tut mir leid. So, dann wirst du auf sehr viele Whisper demnächst wohl aufmerksam gemacht werden. Dann weißt du sie nämlich, dann kriegst du sie nämlich mit. Gut, dann kann ich dir sagen, tut mir leid, ich habe keine Beweise. Schon, dann werden die Screenshots eben geschickt, dann hast du sie. Denk darüber nach, weil das Echo ist manchmal nämlich auch nicht schön bei uns. Und damit meine ich nicht, dass ich was tue, aber Leute, die sich auf den Schlitt getreten fühlen, das sage ich nämlich dann auch, das geht mich nichts an, und wenn die dann meinen, irgendwas machen zu müssen, oh je. Aber du weißt, dass das eine gewisse Art von Drohung ist, ne? Ich kann Drohung natürlich. Ich habe gerade nur gesagt, dass ich mich da nicht auf deine Seite stellen werde, wenn Leute von mir dahinter etwas machen. Und damit mache ich nichts anderes als das, was du dir gerade als Recht auch rausgenommen hast. Du brauchst sie nicht auf meine Seite stellen. Ich stelle mich auch auf keiner Seite. Ich sage generell, dass die Leute, was die tun, selber für verantwortlich sind. Oder habe ich gesagt, ich stehe zu meinen Leuten gerade. Oder ich sage, dass, wenn die was über euch gesagt haben, finde ich vollkommen okay. Da stehe ich voll hinter und lobe sie dafür. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn ich was mitkriege, kann ich was tun. Nur generell, wenn ich es nicht mitkriege, müssen die selber dafür die Verantwortung tragen. Und ich oder sage, du wirst dafür die Verantwortung tragen müssen, wofür du dich hinterher da nicht einsetzt. Wenn du nämlich vorher auf mich zukommst und mir erstmal erzählst, was du auf dem Server nicht möchtest, was du über deine Gilde nicht möchtest, dann solltest du vielleicht auch genau das Ganze in die andere Richtung tun. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann sind deine Worte, die du getätigt hast, dann auch gegessen. Und hier beende ich das jetzt, weil ich nämlich jetzt auch etwas wichtigere Dinge zu tun habe. Und ich rufe unsere Leute, Karan, Kara, Flo, jetzt auch rüber und Soulfires und Wolver, weil wir dringend ein anderes Gespräch noch haben. Der Wolf hat gerufen. Dann mal schönen User Abend, disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Also Karakar, du kannst nochmal sagen, ich habe nur gesagt, dass ich nicht möchte, dass eure Gilde anfängt, meine Member abzuwerben. Mehr habe ich nicht gesagt. Und das weiß Herr auch. Das haben wir per Wissen, haben wir erst besprochen gehabt. Weil nämlich in die Phase, wo ihr Leute gesucht hattet, wurden wir im FL-Raid, oder in DS war das sogar, kontinuierlich angewissert, dass sie Leute sucht. Und das finde ich etwas penetrant. Das kann ich voll und ganz verstehen, deine Aussage jetzt. Also ich kann das verstehen, ich kann das nachempfinden. Und ich meine, das sollte jetzt kein Mega-Fass sein, was wir hier aufmachen oder so, nur ging sich halt einfach nur darum. Es fühlten sich ein paar Leute von uns auf Schlips getreten. Ich verstehe deine Meinung, du verstehst unsere. Also ich denke mal, da kommen wir schon klar mit. Klar, wie gesagt, ich werde da dementsprechend was in der Gilde intern was sagen, was die sein lassen sollen, und ich verstehe auch eure Aufruhr. Und da, es tut mir wirklich, ich habe es nicht mitbekommen, ich war wie gesagt in FL-Raid und ich kann da auch Beweise schicken, wenn man mir das nicht glaubt, habe ich auch. Deswegen, wenn ich das mitbekommen hätte, hätte ich was dazu gesagt. Weil mir auch selber immer dieses ewige. Was machen die denn hier immer? Endlich, genau, das ist auch ein Punkt. Das werde ich auch noch besprechen, dass hier keine Channels mit solchen gewissen Art und Weisen, weil das wusste ich auch nicht. Wir haben einen Gilden-Channel, das war der erste, ich weiß nicht, der war glaube ich zuerst drauf. Und das ist ein Channel von Zocker, der jetzt auch ist. Und ich habe nicht gesehen, dass so ein Channel, hier, lasst uns über Albi listern, dass so einer entstanden ist. Und ich hätte, spätestens nachdem ihr gegangen seid, wie ich mich dazu geäußert, weil das finde ich unter aller Sau. Ich werde erstmal herausfinden, wer es war. Ist mir egal. Du bist selber Admin, richtig? Ja. Ja, dann musst du gucken. Du kannst doch sehen, wer das geändert hat. Ja, wir gucken, wie das geht. Gut, wie gesagt, brauchst du nicht zu sagen. Schau bitte nach, kannst du mir später mitteilen, wer das war. Gibt dementsprechend Ärger. Weil das finde ich nicht okay. Und wie gesagt, sollte ich mitkriegen, dass da irgendwas gesagt wird, ich werde was dazu sagen, weil im Endeffekt, ich habe keinen Bock auf diese ganzen Gildenkrieg, Scheiß hast du nicht gesehen. Und mir gehen auch diese ewige TND-Blaberei, gibt mir auch selber auf den Sack. Ich meine, jede Gilde hat, sag ich jetzt mal, sein eigenes Steckenpferd zu tragen und einer ist leichter, einer ist schwerer und keiner ist, sag ich jetzt mal, hier, der sagen kann, dass er sich nichts vorzuwerfen hat. Das ist vollkommen richtig. Und du hast auch gemerkt, dass es wirklich welche gibt, die zu ihrer Gilde stehen und auch zum Gildenmeister. Ich meine, Differenzen, die wirst du sehr wahrscheinlich mit deinen Membern auch zwischendurch mal haben, die haben wir untereinander auch. Es gibt Leute, die können das gut verpacken, es gibt Leute, die können das weniger gut verpacken. Und ich finde das Nachkarten einfach doof. Und aber du hast ja gerade gesagt, du wirst das so handhaben, wie du das gesagt hast. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich auch einen fairen Zug von dir. Und ich möchte mich jetzt einfach nur verabschieden und euch allen noch einen schönen Abend wünschen. Jo, wie gesagt, noch kurz ein Wort von mir, dann war es das auch, ja, wenn das wirklich scheißegal gewesen wäre, wäre ich auch gar nicht jetzt hier gewesen. Weil wie auch gesagt, als Gildenchef hat man so eine gewisse Art von Verantwortung zu tragen, deshalb bin ich auch hier. Deshalb. Euch auch einen schönen Abend und ich hoffe, dass das friedwertig weiter zugeht. Alles klar, ich denke, man hört sich nochmal. Oder sieht sich. Ja, hoffe ich aber im freundlichen Sinne und nicht wieder, dass es Stress gibt. Ich hoffe es auch. Alles klar, ne? Tschüss zusammen. Jo, ciao. User disconnected from your channel. Alpha Tier Dex. Jo, hätte ich auch sagen können, dass er Dexus ist. Dexus. Dass es Dexus gewesen ist. Und Hibana hier übrigens, ich wollte nur nicht jetzt mit meinem Namen reinkommen. Nee, nee, nee, nee. Alle kennen. Was war mit Dex? Dexus hat den Channel geändert. Ja gut, dann will ich Text dementsprechend was dazu sagen. Ich weiß, ich kann euch verstehen, dass gewisse Leute eine Arschkappe auf bestimmte Spieler haben. Und dass ihr dementsprechend auch frustig seid. Arschkappe ist übertrieben. Das ist noch viel schlimmer eigentlich. Wie gesagt, ich habe schon öftere Videos von Albira mitbekommen, dass er am Rumschreien ist und ich weiß, dass es anders ist. Und nichts, was er da sagt, ist eine Lüge. Dieser Mensch ist dafür bekannt, zu manipulieren, bis zum geht nicht mehr. Ja, er hat Chatlos. Aber aus einem einfachen Grund, dass er manipulieren kann, bis zum geht nicht mehr. Da muss ich darauf kommen.